WDR 3 und NDR Kultur. Gedanken zur Zeit. Heute, lasst uns doch lieber miteinander reden über Deutschlands Traum von einer netten Zukunft. Dieser Traum ist, so scheint es, ausgeträumt. Allzu bedrohlich wirken Ankündigungen weiterer radikaler Sparmaßnahmen, um die Haushalte mancher Bundesländer wenigstens verfassungskonform zu gestalten. Dass dies in der Bundeshauptstadt nicht so gewesen ist, bekamen die dortigen Politiker soeben vom Berliner Verfassungsgericht bescheinigt. Und so wird das Reden mit wachsendem Problemdruck immer kleinlauter und die Erwartung schwindet, Konflikte in der Weltpolitik nach Standards einer Innenpolitik mildern zu können. Verhalten sich doch nicht einmal gestandene Mitglieder regionaler Staatenbündnisse oder gar der UNO vertrags- bzw. verfassungskonform. Autor der Sendung ist Sven Papke. Das Gedränge ist abgeklungen. Die Menschen strömen nicht mehr aus Kriegsangst auf die Straßen. Der Hader um den richtigen Umgang mit Diktatoren, Terroristen und allerorten ausbrechenden Konfliktfeldern indes bleibt akut. Nicht nur deswegen, weil sich die Argumente für das Eingreifen im Irak als unzutreffend erwiesen haben. Lügen als Regierungsmittel erbosen die Bürger. Außerdem wurden hierzulande eingespielte Korrektheiten verletzt. Danach sei Friedensschutz am besten durch Gewaltabstinenz zu gewährleisten. Gewalt ist nicht die Mutter aller Dinge und zugleich Lösungswerkzeug für die Probleme des Planeten, wie neorealistische Weltbilder uns suggerieren. Aber ein Politikverständnis, welches das Gelingen einer gedeihlichen Zukunft allein aus, und sei es gleich einseitig, friedfertigem Verhalten gegenüber Bedrohungen ableitet, scheint auch wenig praktikabel. Doch das nur nebenbei. Erinnern wir stattdessen an den hiesigen Wahlkampf 2002. Für die regierende Koalition sieht es nicht besonders gut aus, obschon Finanzminister Eichel eine Debatte über leere Staatskassen vermeiden kann. Da kommen den Regierungsparteien zwei Ereignisse zu Hilfe, die das Blatt wenden. Im Kampf mit den Fluten der Elbe kann Kanzler Schröder sich als Macher beweisen. In Krisenzeiten erhalten die Amtsinhaber extra Handlungschancen. Der Herausforderer aus Bayern bleibt ausgegrenzt am Rand des Ringes. Zum anderen verdüstert sich just zu dieser Zeit die internationale Weltbühne dramatisch. In Washington war nach dem Wahlsieg der Republikaner unter Bush Junior eine missionarische und noch dazu eher unilateral gestimmte Außenpolitik verfolgt worden. Nach dem Anschlag in New York vom 11. September 2001 erkannte man im internationalen Terrorismus den neuen Feind. Es ergaben sich indes Schwierigkeiten bei der militärischen Zielansprache dieser Frontstellung, weil der Terrorismus eine Kampfstrategie darstellt, aber kein greifbarer Gegner. Das Pentagon machte sich folglich daran, die neue Konfrontation zu verstaatlichen. Afghanistan war als Bösewicht unschwer zu adressieren. Dort hatten die Taliban den Bekennern des Flugzeugattentates bereitwillig Unterschlupf gewährt und Kabul blieb trotz aller Auslieferungsbegehren harthörig. Aber wer war sonst noch haftbar zu machen? Wen konnte die Wut der Vereinigten Staaten treffen, wo es doch gerade das Wesen des Terrors ist, formlos und möglichst unsichtbar zu bleiben? Nun, es gab eine Reihe von Schurkenstaaten, die den amerikanischen Interessen in dieser oder jener Weise seit längerem entgegenarbeiteten. Man denke an den Iran, Syrien oder das sich atomar aufrüstende Nordkorea. Und da war der Irak, der UNO-Resolution verletzte und mit dessen rüden Diktator die Familie Bush seit dem Golfkrieg ein Hühnchen zu rupfen hatte. Nicht, dass es möglich war, einem dieser Länder oder anderen Staaten direkte Verbindungen zum Anschlag in Manhattan nachzuweisen. Dessen Anführer waren vielmehr aus Deutschland angereist, wie wir uns erinnern. Im Namen einer ebenso ausgreifenden Sicherheitsstrategie aber sah sich nun Bagdad zum Top-Risikozentrum erklärt. Seine Gefahrenpotenziale galt es von außen zu drosseln, notfalls mit Waffengewalt, sollte das Zweistromland nicht einlenken. Just im deutschen Wahlkampf stellte sich 2002 also die bange Frage nach Krieg und Frieden. Und während das christliberale Bonn einst im Golfkrieg und dann das rot-grüne Berlin auf dem Balkan ab 1999 wenn auch in unterschiedlicher Art und Weise, multilateral auf die Interventionskarte setzte, vollzog das Kanzleramt diesmal eine abrupte Kehrtwende, deren friedenspolitischer Zungenschlag nicht zuletzt für den rot-grünen Machterhalt sorgte. Auf einer Wahlveranstaltung in Goslar verabschiedete die Regierung ohne Vorwarnung und entsprechend auch ohne eine breite Debatte zentrale Regeln, die in der Nachkriegszeit für die Außenpolitik der Bundesrepublik ausschlaggebend gewesen waren. Diese Regeln hatten das deutsche Verhalten immerhin berechenbar gemacht, auch wenn es bislang nicht sonderlich selbstbewusst gewirkt haben mochte. Was war geschehen? Nun, Schröder erklärte kategorisch, was im Rückblick zuweilen aus dem Blick getreten ist, dass Berlin sich auf keinen Fall an einer Militäraktion beteiligen würde. Damit war der Kanzler auf Seiten einer breiten Antikriegsstimmung, die in fast allen europäischen Ländern aufwallte, selbst wenn in London, Warschau oder Madrid die Regierungen, wiewohl im Einzelnen aus unterschiedlichen Gründen, sich dann dennoch diplomatisch auf die Seite Washingtons schlugen. Auf keinen Fall, wie es aus Regierungskreisen verlautbarte, eine derartige Zuspitzung der Verweigerung wurde einzig und allein von der deutschen Regierung vertreten. Das alte Europa beharrte ansonsten auf einer Federführung der UNO bei Maßnahmen gegen Bagdad, war dann aber durchaus marschbereit, nicht zuletzt Frankreich. Schröder indes betonte, noch ehe Deutschland um Hilfe gebeten worden war, dass die Bundeswehr selbst dann abseits stehen würde, sollten die Vereinten Nationen auf der Grundlage früherer oder neuer Resolutionen ein Eingreifen im Irak verlangen, was dann bekanntlich nicht eintrat. Der Kanzler erwies sich mit seinem wahltaktischen Friedenswillen genauso radikal, vor allem radikal unilateral, wie auf der anderen Seite der US-Präsident. Dieser hatte seinerseits frühzeitig betont, dass er wiederum auf jeden Fall und auch ohne Unterstützung der Weltorganisation die Rechnung mit dem Irak regeln würde, von wo aus angeblich die akuteste Sicherheitsbedrohung für den Westen ausging. Lassen wir beiseite, dass England und die USA mit ihrem Militantismus das genaue Gegenteil von dem erreicht zu haben scheinen, was sie anzustreben vorgaben, nämlich Stabilität in der Region. Womöglich wird das besetzte Land erst jetzt zum Hort des Terrorismus, momentan gegen die Besatzer, später dann auf der Weltbühne. Die Fronde der Verweigerer hat also Recht behalten. Auch die Achse Paris-Berlin-Moskau mag sich bestätigt fühlen, selbst wenn sie nicht viel mehr darstellt als eine Verweigerungskoalition unter massivem Druck der amerikanischen Vormacht. Mit Blick auf die Nachkriegszeit im Irak sah sich dieser Schulterschluss von der Pariser Zeitung Libération daher nicht ohne Grund als diplomatischer Witz bezeichnet. Zu fragen bleibt mithin, wie die neue außenpolitische Linie Deutschlands aussehen soll. Was hat der Mut zur Distanz gegenüber dem Weißen Haus eingebracht? Größeres Selbstbewusstsein? Nun, inzwischen versucht Schröder alles, übrigens wie Chirac und Putin auch, um am Potomac wieder Liebkind sein zu dürfen. Man hat sich Bush und Rumsfeld bei ihrem Nahostabenteuer verweigert, womöglich trotz aller populistischen Mitnahmeeffekte aus guten Gründen. Aber mit welchen langfristigen Alternativen? Wer sollen die neuen, verlässlichen Verbündeten Berlins sein? Etwa Paris, das postgullistisch immer noch an seinen Ruhm denkt und Berlin machtpolitisch gern instrumentalisiert? Gar Moskau, das in Tschetschenien morden lässt? Diese Frage ist umso dringlicher, da die oberste Diplomatie-Maxime des Landes auf Abruf steht. Sie lautete seit 1949 doch immer, sich auf keinen Fall zu isolieren. Also noch einmal, wie gedenkt Berlin, den wachsenden Risiken und Gefährdungen einer Weltinnenpolitik entgegenzutreten, falls, wie in Goslar, wir weiter einem populären Pazifismus huldigen wollen? Davon nimmt das Kanzleramt zwar inzwischen wieder Abschied, dennoch aber möchte man am liebsten als Zivil, höchstens als Polizeimacht wirken, wie das deutsche Engagement auf dem Balkan, am Horn von Afrika oder im fernen Kundus zeigt. Sieht sich laut Verteidigungsminister Peter Struck die hiesige Sicherheit indessen auch oder schon am Himalaya verteidigt, reicht dazu deutscher Ordnungssinn nicht aus. Sicherheit bleibt auf die ganze Bandbreite der Gefahrenabwehr angewiesen. Die aber gerät zunehmend in ein militärisches Fahrwasser, je zugespitzter die Weltlage zu werden droht, was immer die Bevölkerung wünschen mag. Zwar ist es richtig, dass der allenthalben aufbrechende Unfrieden vor allem auch ein Ergebnis der sich verschlechternden sozialen und ökologischen Verhältnisse auf dem Globus ist. Dort muss also angesetzt werden, wie vor allem die Grünen betonen, um langfristig die Risiken zu mindern. Doch wer soll das bezahlen? Darüber hinaus verlangte diese Strategie eine diplomatische Front gegen den Neoliberalismus und damit gegen die Globalisierungsbemühungen à la Washington, wovon keine Rede ist. Denn wenn sich der Markt zum Naturzustand erklärt sieht, dann stürzen die Gesellschaften in einen wirtschaftlichen Überlebenskampf, wie allenthalben zu beobachten ist. Doch zählen jene Länder, die hier Änderungen erkämpfen wollen, nicht plötzlich selbst zu besagten Schurkenstaaten, weil sie amerikanische Investitionsinteressen gefährden? Fragen über Fragen, auf außen- bzw. sicherheitspolitische Erörterungen mit Augenmaß wartet man indes vergebens, trotz einer inzwischen ganzen Reihe von Parlamentszustimmungen für Bundeswehreinsätze. Sie könnten der Öffentlichkeit immerhin verdeutlichen, dass es mit gutem Willen nicht getan ist, wenn in weiten Teilen der Erde der Gesellschaftsvertrag zerfällt. Dabei bliebe überdies zu klären, wie nicht zuletzt auch die Gefährdungen des eigenen Landes zukünftig ohne die verschnupfte USA zu meistern sind. Berlin leistet sich mit Luxemburg die geringsten Militärausgaben in der EU. Wenn man schon Distanz zu dem großen Bruder im Westen sucht, darüber lässt sich ja reden, wäre es konsequent, sich militärpolitisch auf festere Füße zu stellen. Das aber verlangte, die Armee weiter zu modernisieren und vor allem in die eigene Rüstung zu investieren. Dort hapert es an allen Ecken und Enden bei der Waffenentwicklung, der Raketenabwehr, den Ferntransportmöglichkeiten, der Nachrichtentechnik, in der Marine, überhaupt der Bewaffnung und einfach trostlos. Nun ist es richtig, dass alle Welt auf die Friedensdividende nach dem Kalten Krieg gewartet hatte. Die anschließend ausbrechende Anarchie der Weltläufe erwischte also viele auf dem falschen Fuß. Das Ende der Entspannungspolitik zeichnete sich aber schon mit dem Golfkrieg ab, ohne dass Deutschland oder die EU insgesamt darauf angemessen reagiert hätten. Die Politik verließ sich weiterhin, wenn auch eher unausgesprochen, auf die NATO, sprich die USA. Oder man glaubte, nicht nur in rot-grünen Kreisen, dass die ausbrechenden Konflikte zu besänftigen wären durch Hilfe, Verhandlungen und gute Gesten. Schon die entsetzliche Brutalität der verschiedenen Balkankriege hätte das Land eines Besseren belehren können. Aber das Publikum hierzulande ist Opfer einer Blauäugigkeit, der alles zuzutrauen ist, auch der Glaube an Verschwörungstheorien über den Anschlag auf die World Trade-Türme, die immerhin über 30% der unter 30-Jährigen für plausibel halten. Diese Naivität ist älteren Datums. Sie verdankt sich neben der Geschichtsbetroffenheit einer jahrzehntelangen Bedeutungs- und Verantwortungslosigkeit des Landes auf der politischen Weltbühne. Dort hatte die atomare Überrüstung eine, wie wohl angstintensive, Kriegsabwesenheit als Überlebensregel einspielen lassen. Das förderte, wie der Rückblick zeigt, eine Illusion der Regulierbarkeit durch zwischenstaatliche Absprachen, wie sie im Grundgesetz verankert ist. Sie nährt gegenwärtig zudem die ausgesprochen sympathische Hoffnung auf eine Staatengesellschaft unter UNO-Aufsicht, die trügerisch bleiben wird, solange der mächtigste Staat seine Souveränität hochhält und immer mehr UN-Mitgliedstaaten scheitern. Was also tun? Will man eine sichere, mithin womöglich freundliche Zukunft, dann kommt es darauf an, die Konfliktanlässe auszuloten, um Abhilfe zu schaffen. Insofern ist Frieden immer auch eine Funktion sozialer Gewährleistungen und zivilgesellschaftlicher Anerkennung, wie Johann Gottlieb Fichte schon wusste. Das bleibt das utopische Ziel. So wie die Dinge aber liegen, man mag es drehen und wenden, wie man will, kann die Pflege der Konfliktvermeidung schwerlich auf Abschreckungskapazitäten bzw. Gewaltmittel verzichten. Reden allein hilft nicht weiter, schadet aber auch nicht, wenn nur das Pulver trocken gehalten wird. WDR 3 und NDR Kultur, Gedanken zur Zeit. Heute lasst uns doch lieber miteinander reden über Deutschlands Traum von einer netten Zukunft. Autor der Sendung war Sven Papke. Redaktion Regine Gossmann.